Yeah. Willkommen auf meinem Track, Kaiserschnitt. Ein Feature mit meinem Kollegen Rob. Ich danke dir für das Feature. Und Leute, hört euch das an. Ist echt ein derber Track, derber Track, yeah. Zu viele Sachen, die mich stressen, lassen mich vergessen, es verblassen die Finessen. Ich befasse mich mit Fetzen. Eine Periode, die mich durch die schwere Zeit geführt hat, in der ich gestruggelt und im Nacken stets den Neid gespürt habe. Weiter führt das nicht, es schleudert mich zurück, direkt an die Wand, wer hat den Schleudersitz gedrückt? Ich weiß es nicht und eigentlich ist das nicht relevant. Gut, jetzt wirklich wie ein Taliban mit diesem Scheiß verbannt. Um meinen Kopf rum wie Bandanas, doch es lässt mich klarer sehen, so wie mit einem Fernglas. Was labert dieser Freak denn da? So ein Fuck, wie er hält sich mit dem Beat gepaart. Wie vernarrt und komisch ist das. Muschis mich vernaschen wie eine Dose Whiskas. Ohne Witz, was hat er sich gedacht, als er diesen Text geschrieben hat, da war er nicht mal wach. Wer? R zum O zum BMC und L-B-O-N-E for real. Zwei MCs mit der Gabe, perfekt zu flowen. Deutsche Rap klingt toll, stark nach Tourette Syndrom. Ey, vielleicht ist daran ja der Rest gewöhnt. Doch es klingt nicht gut, wenn ihr presst und stöhnt. Warum schreien die Fans sogar noch heißer mit? Ey, wir retten diese Welt mit nem Kaiserschnitt. Okay. Seh das gleich raw, wenn ich durch die Gegend lauf. Leute stehen drauf, wenn wir sagen, wir treten auf. Denn wir gehören zu bundeslandweiten Minderheit. Die Kinder zeigt, dass Hip-Hop nicht behindert bleibt. Es stimmt zur Zeit, dass wir ein hohes Maß haben und zu nahem sicher sind und längst am Start warten. Während Hip-Hop Deutschland noch in Hausschuhen geht, haben wir die Schuhe an und suchen draußen den Weg. Laufen den Weg, weil wir uns einfach distanzieren von Leuten, die mit schlechtem Flow uns finanzieren. Dank ihm und mir hört ihr heute diesen Track. Ich muss euch wirklich sagen, wir beide lieben Rap. Lieben Rap, weil er für uns mehr als Therapie ist. Jeder schreibt traurige Texte, weil's Therapie ist. Einfach gesagt, wir sind MCs, die euch flashen. Die Ohren statt Augen öffnen mit wenigen Sätzen. Yeah. R zum O zum BMC und L-B-O-N-E for real. Zwei MCs mit der Gabe, perfekt zu flowen. Deutsche Rap klingt toll, stark nach Tourette Syndrom. Ey, vielleicht ist daran ja der Rest gewöhnt. Doch es klingt nicht gut, wenn ihr presst und stöhnt. Warum schreien die Fans sogar noch heißer mit? Ey, wir retten diese Welt mit nem Kaiserschnitt. Das ist einfach sick und stormt dein Brain. Mir ist klar, sowas kannst du nicht sofort verstehen. Ich besorg das Game mit LB1, denn zu zweit haben wir locker das Duell gewonnen. Du hältst davon, was du nicht aussprichst. Und im Endeffekt landet deine Fam in Auschwitz. Bei unseren Tracks ist Konzentration gefragt. Und ich wünschte mir, im Herzen, ich hätt's nicht so gesagt. Doch da kann ich nichts dafür, das ist mein anderes Ich. Seine kranke Sicht, sie wandelt sich im Angesicht der Zeit, die ich mir stehle. Frag ich mich, wofür ich lebe. Es versteinert meine Seele, keiner peilt meine Probleme. Darauf würde ich wetten, aber das hier ist kein Hilfestein, denn ich bin nicht zu retten. Tabletten für die Seele schmeiß ich mir in Form von Raps. Und habt ihr dabei noch einen Wurm ins Ohr gesetzt? R zum O zum BMC und L-B-O-N-E for real. Zwei MCs mit der Gabe, perfekt zu flowen. Deutsche Rap klingt toll, stark nach Tourette Syndrom. Ey, vielleicht ist daran ja der Rest gewöhnt. Doch es klingt nicht gut, wenn ihr presst und stöhnt. Warum schreien die Fans sogar noch heißer mit? Ey, wir retten diese Welt mit nem Kaiserschnitt. Yeah. Eure Seelen flippen aus beim Hören dieses Liedes. Uns gefällt es und von euch weiß ich, ihr liebt es. Ihr hört kein Deepes. Jo, das ist nicht zu ändern. Wir wechseln unseren Style so oft wie Popsänger. Umso länger ihr glaubt, wir werden nur Mainstream-Rap, umso stärker halten wir uns vom Mainstream weg. Dieser Mainstream-Track hat mit uns nichts zu tun, denn die Analphabeten, Schulabgänger waren uns zu cool. Hier in Deutschland kann uns niemand tot bekommen, denn wir haben hier bald mehr Fans als Pokémon. Rob und ich, wir wetten, dass ihr Deppen sagt, wir freshen Stars wären zu schlecht für das. Rob und ich wissen, ihr rappt so beschissen. Ein Track ohne Wissen, im Versteck und im Kissen. Also sind wir für euch zum Ergebnis gekommen. Wir haben das Battle gegen euch auf ewig gewonnen. Yeah. R zum O zum BMC und L-B-O-N-E for real. Zwei MCs mit der Gabe, perfekt zu flowen. Deutsche Rap klingt toll, stark nach Tourette Syndrom. Ey, vielleicht ist daran ja der Rest gewöhnt. Doch es klingt nicht gut, wenn ihr presst und stöhnt. Warum schreien die Fans sogar noch heiß? Kaiser mit. Ey, wir retten diese Welt mit nem Kaiserschnitt. R zum O zum BMC und LBONE for real. Zwei MCs mit der Gabe, perfekt zu flowen. Deutscher Rap klingt heute stark nach Tourette-Syndrom. Ey, vielleicht ist daran ja der Rest gewöhnt. Doch es klingt nicht gut, wenn ihr presst und stöhnt. Laut schreien die Fans sogar noch heißer mit. Ey, wir retten diese Welt mit nem Kaiserschnitt.